Warum hältst du hier? Ich wohne da vorne an der Ecke. Ich weiß, mein Schatz. Aber hier ist es so schön dunkel und niemand kann uns sehen. Wieso soll uns denn niemand sehen, Peter? Oh. Na, wenn ich dich zum Beispiel jetzt verführen wollte? Nein, Peter, nicht hier. Bitte. Aber Schatz, ich bin verrückt nach dir. Ich bin scharf wie ein Rasiermesser. Und du? Nein, sei vorsichtig. Du zerreißt mir die Bluse. Ach, Monika, Süße. Du hast so wundervolle Brüste. So rund und fest. Am liebsten möchte ich... Was würdest du am liebsten, Peter? Am liebsten möchte ich meinen Schwanz zwischen deine Titten legen. Du bist verrückt. Nein, nein. Bin ich nicht. Ich möchte dich ficken. Komm, zieh dein Höschen aus. Nein, Peter, bitte nicht. Das geht doch nicht im Auto. Ach, sicher. Natürlich geht das. Wie denn? Nicht. Das ist doch viel zu eng. Ich erkläre dir's. Du setzt dich auf meinen Schoß und kniest dich dabei auf meinen Sitz. Mit dem Gesicht zu mir, damit ich dir beim Ficken die Titten küssen kann. Dann nimmst du meinen Schwanz in dein Löchlein. Und nun musst du deinen süßen Po auf und ab bewegen, solange wie es dir Spaß macht. Du meinst, solange du kannst. Mir würde ich jetzt aber was ganz anderes Spaß machen. Was Schöneres als Ficken? Was anderes. Ich möchte gern deinen Schwanz fühlen und streicheln. Mein Gott, ist der groß und hart. Oh, wie der zuckt, als ob du gleich spritzen würdest. Keine Bange, Monika. Dazu freut sich mein Kleiner viel zu sehr. Auf deine zarten Hände. Darf er sich auch auf deine Lippen freuen? Alles schön der Reihe nach. Ist das so schön für dich? Oh. Einen herrlichen Schwanz, Peter. Oh, schade, dass ich ihn jetzt nicht drin hab, du. Oh, komm, küss meine Titten. Oh, deine Eier fühlen sich so weich an. Sagst du mir bitte, wenn du fertig bist? Ich möchte ihn dann in den Mund nehmen. Oh, Moni. Du bist die süßeste Wichserin der Welt. Dafür werde ich dich nachher deine Fotze verwöhnen, bis du wahnsinnig wirst. Ich mach das. Oh mein Schatz, ich fix jetzt schneller, soll ich? Ja. Soll ich ihn in den Mund nehmen? Ja, ja. Oh ja, nimm ihn in den Mund. Lass mir. Küss meinen Schwanz. Leck ihn. Ja. Ja, so. Gib mir deine Titten in die Hand. Fix weiter. Weiter unten. Ich werde wahnsinnig. Ich spritze. Süße, süße Sau. Behalte ihn im Mund. Er kommt. Jetzt. Du warst spitze, Monika. Jetzt möchte ich gern wissen. Ich möchte fühlen, wie es deiner Fotze inzwischen geht. Sie muss ja vor Sehnsucht zerfließen. Ganz nass muss sie sein. Und heiß wie Feuer. Peter, du streichle mich. Und nimm den Daumen. So. Ja. Küss mich. Küss meine Titten. Tiefer. Oh, schön. Du bist so geil. Meine Fotze. Soll ich deinen Kitzler streichen? Oh, ja. Ja. Wenn ich jetzt ganz lieb zu dir bin und ganz zärtlich, Darf ich dich denn vögeln? Du weißt ja, meine Idee von vorhin. Ja. Liebling. Ich möchte, dass du mich vögelst. Ich möchte die ganze Nacht lang ficken. Aber nicht hier. Du kannst mitkommen zu mir. Ich bin heute allein im Haus. Das hättest du auch gleich sagen können. Wieso? Es war doch auch so sehr schön. Oder? Mein kleiner, großer Schwanz. Du süßes Luder. Ah! Mach mich nicht noch verrückter. Nein, gleich die Knöpfe von der Hose. Na, wer wird es einen Moment warten können? Der kleine Stoße. Er darf ja auch gleich rein in die kleine Muschi. Hoffentlich kriegt deine Muschi keine Angst vor meinem Kater. So lang und dick war er noch nie. Nun komm aber. Komm. Na komm schon. Was ist denn? Ich hab mich gestoßen. Mach doch mal Licht. Warte. Hier. Ja. Wo ist es denn? Du hast so kalte Hände. Stehen Sie mir ja auf. Die Leute, ist schon so spät. Ja, dann sind ja so laut. Oh. Gar nicht schlecht. Ja. Komm, wir gehen hoch. Du, ich kann das gar nicht mehr abwarten. Komm, lass uns hoch. Ja, aber doch nicht. Ja, nicht hier. Das ist ein Schlüssel. Komm, nimm deinen Schlüssel. Die ist etwas. Au! Nein! Au. Du bist schon wieder ganz schön groß. Ja. Bin ich auch. Ich mag keine Männer mit großen. Nein, warum nicht? Nein. Warum nicht? Sag ich nicht. Darf ich dem Herrn etwas anbieten? Mhm. Vielleicht eine Zigarette? Oder einen Whisky? Keinen Whisky. Mhm. Du kannst mir jetzt nur eins anbieten. Deine Fotze und nichts weiter. Mhm. Komm her. Mhm. Doch. Doch, komm, ich fick dich jetzt. Komm, ich fick dich, dass dir Hören und Sehen vergeht. Du geiler Schatz. Lass doch erst mal uns ein bisschen ausziehen. Nein. Nein, so wie du bist. Nein. Höschen aus. Mach deine Beine auseinander. Und gib mir deine kleine Möse. Au! Du tust mir weh. Jetzt ist es gut. Oh, so dick ist dein Schwanz. Fick mich. Ja. Hallo, Schatz. Wie geht es meiner kleinen Muschi? Ist sie satt und zufrieden? Sei nicht so frech, Peter. Ich bin noch nicht frech. Aber um ehrlich zu sein, ich habe noch nie jemand so herrlich und so wild gefühlt. Wie du. Und ich kenne kein Mädchen. Kein Mädchen, das so süß fickt wie du. Du hast die rundesten Titten, die festesten Schenkel und den prallsten Arsch. Und die heißeste Fotze. Gönn mir eine kleine Pause, du. Nein. Supermann. Du Superficker. Nein. Jetzt lass uns erstmal einen Schluck trinken. Aber voll. Ja. Genau. Nö, noch ein bisschen. Ja. Gut. Und jetzt? Zum Wohl. Prost. Prost. Ex. Und dann möchte ich gern duschen. Okay? Okay. Einverstanden. Wenn ich dich ausziehen darf. Einverstanden. Aber mit Musik. Gut. Wir machen Stripp. Nein? Wie rosig die Spitzen deiner Titten sind. Nein, das lässt du. Warum hast du auf dem Kopf blonde Haare? Und zwischen den beiden schwarze. Na? Warum? Damit du immer einen Schwarzen triffst. Und jetzt bin ich an der Reihe. Bitte. Soll ich die Hose runterkriegen, wenn dein Schwanz steht? Bis zum Bauchnabel. Und der geht bei mir rein. Natürlich. Willst du? Willst du? Nein. Warum nicht? Ich sehe es nicht. Schade. Richtig hübsch ist der mit seinem roten Köpfchen. Gefällt er dir? Und dem strammen Säckchen. Nein! Oh, nein, ich will jetzt nicht! Nein. Komm duschen. Noch nicht. Nein. Doch, gefickt wird später. Wir können erst ein bisschen tanzen. Lass uns tanzen. Das ist so groß. Nein, lass das weg. Ja, ne, komm duschen. Nein. Doch. Lass uns tanzen. Kleine Spritzerchen. Du bist deine ganz lustige kleine Bauchnabel. Nicht kitzeln. Doch. Nein, das ist gemein. Was hast du denn da hinten? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist ja ganz rund und klein. Komm duschen. Nein. Ja, komm. Leg die Platte nochmal auf. Nein, komm. Kommst? Ja. Nein! Nicht auf meinen Arsch. Au! Au! Au! Das ist mein... Nein! Au! Pass auf, dreh dich um. Was? Dreh dich um. Dreh dich doch mal um. So. Ja? Ja. So. Und jetzt bück dich. Oh. Bück dich. Willst du schon wieder? Bück dich. Ja, so. Depot. Weit rausstrecken. Hm? Noch weiter. Hm? Ja? Noch. Hm? So. So. Oh. So. Oh, oh. Bitte. Oh. Bist du... Bist du verrückt? Du bist... Ich weiß, ich weiß. Ich bin in deinem Arschloch. Ich werde ganz hart und vorsichtig sein. Ich fick dich. Ich fick dich. Ich fick dich jetzt in den Arsch. Sei lieb. Sei lieb. Ja. Ja. Ja. Ja. So. So schön. So. So. So schön. So schön. Ah. Schön langsam. So. Das ist so groß. Oh, dick. Das mag ich. Aber streichle mich. Ja. So. So. Oh, meine Fotze. Oh, ja. Oh, gib mir mal deine Hand. Ist richtig? Oh ja, ist gut so. Ja, deine Finger. Ja. Ja. Oh, ja. Gut. Ja, oh, ja, so. Oh ja. So lang. Besser. Mhm. Ja? Ja, so ist gut. Ja? So ist gut. Ja. Pass auf. Noch ein bisschen. Ja. Schneller. Schneller. Oh ja. Und. Oh ja. Komm. Komm. Ja, du. Ja. Ja. Ja. Oh ja. Mir kommt's gleich. Pass auf. Oh, mir. Ich komm auch gleich. Ja. Shit. Ja. Oh Mann, was ist denn du? Ja. Der ist... Oh, mehr. Ja. Ich will. Ja, komm. Kommt. Oh. Kommt auch. Shit. Süß, ich habe eine tolle Idee. Hm, was? Wir gehen jetzt ins Bett. Oh, hervorragend. Ja. Zum Schlafen. Natürlich zum Schlafen. Warte mal, ich muss mal die Dusche abstellen. Aber was heißt schlafen? Ja? Du hast mir doch versprochen, die ganze lange Nacht zu bumsen. Immer bereit. Immer bereit? Immer bereit. Zeig mal, lass mal fühlen. Oh. Gut? Tatsächlich. Gut, Muschilein ist wieder ganz feucht. Immer. Trinken wir jetzt einen Schluck? Ah ja. Mehr. Noch mehr. Ganz voll. Danke. Und du so wenig? Mhm. Prost. Ich möchte lieber nicht so viel. Prost. Prost. Oh. Oh. Komm, Ex. Mhm. Aber ich. Du trinkst so viel. Und die Zigarette danach? Mhm. Ich hoffe, die Zigarette davor. Oh ja, davor. Gib's mir. Oh ja, komm. Du bist das Geilste. Danke. Süßeste, heißeste Weib der Welt. Gib mir mal einen Zug. Wenn ich dich nur berühre, steht mein Schwanz. Den ich noch nie in meinem Leben geküsst habe. Lass mich mal. Noch nie? Nein, doch. Noch nie. Doch. Noch nie. Ja. Vorhin. Ach, doch noch nie. Na, doch. Tu's. Oh, ich liebe ihn. Und ah, ja. Die Eier. Warte, die Zigarette. Ja. Mach sie aus. Mhm. Ah ja. Ich liege falsch rum. Lass mich deine Fotze küssen. Oh ja. Das ist schön. Das ist gut, wenn ich dich lecke. Oh ja. Findest du es schön, wenn ich deinen Schwanz küsse? Ja. Deinen dicken Schwanz. Oh, oh ja, wenn. Gut. Wenn ich deine heiße Fotze, dein Kitzler und dein Arschloch streichle. Du bist der süßeste Ficker, den ich kenne. Der süßeste Ficker, den du kennst? Ich hab noch nie einen so guten Ficker gehabt. Ach, wirklich? Sag mal was ganz, ganz Verrücktes. Ich. Oh, ich liebe dich. Oh, ja, lieb mich. Ich liebe dich. Oh, lieb mich. Ich liebe dich. Ficken, pissen, scheißen, Schwanz. Ja. Oh, Eier, ja. Fatze. Oh. Monika. Monika. Monika. Oh, Schatz. Ich möchte gern. Was mich jetzt von hinten fixen. Ja. Ja, komm. Komm. Komm, ja. Ich dreh mich um. Ja, komm, dreh dich um. Dreh dich um. So ist gut. So ist gut. So ist gut. Knie dich. Knie dich. Knie hin, knie. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, so. Ja. Oh. Ja. Mit den Ellenbogen aufstützen. Ja. Aufstützen, noch mehr. Ja, noch mehr. Ich sehe deine Fotze. Ich sehe deine Fotze. Deine gierige, rote Fotze. So ist es schön. Oh ja. So. Oh ja. Ja. Ja. Ja. Bin ich tief genug drin? Ja. Oh. Oh ja, das ist gut. Oh, so. Das ist ich gut bin so. So verrückt nach dir. Ja, ich auch. Oh ja, schön. Ach, schön. Ach, das ist so schön von hinten, ne? Das ist gut von hinten. Oh ja. Oh, das ist gut. Oh. Schau. Oh ja. Mach mal. Ja, mach mal mehr, du. Oh ja, mach. Oh, das ist schön. Deine Eier und meine Schenkel klatschen. Ja, streich meine Titten, du. Mach doch. Ja, mehr. Ja. Oh, wenn du meine Titten streichelst. Ja, mach mal. Ja. Ah. Oh, drin doch mal. Ja, stoß. Oh, oh, oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Komm. Kommst du? Kommst du? Gleich. Ja, ich auch gleich. Dann wird sie erst. Ja, komm gleich. Tschüss. Komm, oh ja, ich komm. Ich komm, Alter. Ja, ja, Spritz. Ja. Spritz. Ja. Ja.